Und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel A24, aber bitte mit Strähnchen. A24, aber bitte mit Strähnchen. Nichts los heute. Kennst du so etwas? Unschlüssig streift man von einem Zimmer zum nächsten, blickt ungläubig und etwas irritiert vor eine Wand dort, weil man so gar nicht weiß, was soll ich nun ausgerechnet hier? Macht kehrt, geht kurz vors Haus, prüft die Tür des Wagens darauf hin, ob sie auch verschlossen ist. So ein Blödsinn, sie ist immer verschlossen. Und landet nach weiteren Irrwegen wieder in der Wohnung. Sagen wir, in der Küche. Mir zumindest geht es regelmäßig so. Ich lande stets am Ende in der Küche. Schnappe mit der rechten Hand eher lustlos nach einer Fliege, gehe zum Kühlschrank, öffne ihn und überlege. Bier? Wasser? Wein? Likör? Ach, lass mal, sag ich mir. Geh lieber zum Friseur. 25, aber bitte mit Strähnchen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich zuletzt beim Friseur war. Jahrzehnte, um wenigstens ein ganz klein wenig genauer zu sein. Was nicht heißt, dass die Haare mir inzwischen bis zu den Knien herunterfallen. Sie gehen, wenn, dann eher in die Breite. Krauses Haar, Afro-Style, könnte man vielleicht sagen. Eine Zeit lang kannte ich eine Maskenbildnerin, die sagte immer, komm, ich mach mal. Eine Schere hatte sie merkwürdigerweise immer dabei. Und ich sagte oft nur, okay, und ließ sie einfach gewähren. Großartige Anweisungen gab ich ihr nie. Es hätte auch wenig Sinn gemacht. Mein Wortschatz in Sachen Haare und Frisur ist ausgesprochen gering. Alles, was ich letztendlich kenne, ist der sogenannte Fassonschnitt. Ohne bis heute genau zu wissen, was letztendlich dieser Schnitt bedeutet. Meine Mutter schickte mich als Kind immer zum Friseur und gab mir einen Zettel mit, den ich im Salon vorzeigen musste, was ich dann auch tat. Fassonschnitt stand darauf. Irgendwann wusste der Friseur Bescheid. Wenn ich seinen Laden betrat, ich musste dann nur das Stück Papier vorzeigen. Er sagte von sich aus mit leicht fragendem Unterton, Fassonschnitt. Ich nickte, nahm Platz und ließ es über mich ergehen. Der letzte Friseursalon, den ich betreten habe, war einer in Paris. Das mag wirklich merkwürdig klingen, aber so sehr ich auch nachdenke, ich meine, dass es wirklich stimmt. Ich war so um die 18 Jahre alt, hatte die Stadt früh am Morgen mit dem Zug erreicht und stand zunächst etwas ratlos inmitten der schier unglaublichen Menschenmassen, die an mir vorbeihasteten, um so dann in einem der zahlreichen U-Bahn-Tunnel zu verschwinden. Gare du Nord. Alles, was ich wusste, war, dass es von hier aus bis zum Zentrum noch eine ganze Strecke zu bewältigen galt. Ohne Stadtplan, ohne auch nur geringste Sprachkenntnisse stand ich da und fühlte mich keineswegs wie der berühmte Fels in der Brandung. Eher wie ein Stängel. Stängel im Wind. Dabei muss ich an einen Boxer eben dieses Namens denken. Lothar Stengel. Als der damals während eines Kampfes wieder mal zu Boden gegangen war, titelte eine Zeitung anschließend durchaus sinnig: Stengel fiel vom Stengel. Ja, rückblickend betrachtet würde ich sagen, ich fühlte mich wie Lothar Stengel. Und wie ich letztendlich ins Zentrum von Paris gelangte, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen. Wohl aber, dass ich genau dort im späten Nachmittag einen Friseursalon betrat, das ist mir klar und deutlich in Erinnerung. A24, aber bitte mit Strähnchen. Den ganzen Tag über war ich durch das weitläufige Zentrum von Paris gegangen. Zu Fuß. Getreu dem Motto, nur wo du zu Fuß hergelaufen bist, bist du wirklich gewesen. Als Fußgänger schaffst du pro Stunde etwa 5 Kilometer. Und nach 8 Stunden hatte ich für mich die Gewissheit, ich war ungefähr 40 Kilometer durch Paris gelaufen. Und tatsächlich hatte ich in irgendeiner Straße einen Musikladen gefunden und mir dort ein Instrument gekauft. Das war im Übrigen auch der eigentliche Sinn des ganzen Trips gewesen. Ein Freund aus dem Französischkurs in der Schule hatte mir einen Zettel geschrieben und das war gut so. Ich selber hatte den Kurs, dessen Teilnahme freiwillig war, bereits nach 2 Wochen wieder verlassen. Die Sprache lag mir absolut nicht. Meine westfälische Zunge schien mir insgesamt viel zu schwer dafür. Bitte nicht falsch verstehen. Ich rede hier nicht vom Gewicht, eher vom sogenannten Zungenschlag. Außerdem mochte ich den Lehrer nicht. Er ging mir wirklich auf die Nerven. Du musst es weicher sprechen, sagte er ständig. Weich, weich, was heißt hier weich, entgegnete ich. Dann brüllte ich ihn bei nächster Gelegenheit an mit dem einzig mir inzwischen geläufigen Satz. C'est la Tour Eiffel. Und verließ das Klassenzimmer. Schluss, aus, Ende. Das ist der Eiffelturm. Dem war ich jetzt in dieser Situation verdammt nahe. Und ich hatte diesen Zettel. Je cherche un saxophone tenor, stand darauf. Ich suchte also ein Saxophon. Diese Instrumente waren in Paris deutlich preiswerter als in Deutschland. Und ich bekam auch eins. Samt Instrumentenkoffer. Mit dem an der Hand betrat ich die Straße und nahm mir vor, mich für meine Mühen in irgendeiner Form selber zu belohnen. Ich sah einen Friseursalon und dachte mir, wenn dir jetzt jemand mit Kamm und Schere im Haar herumfuchtelt, wird dir das gut tun. Ich betrat also den Laden, kam zügig an die Reihe und erntete einen fragenden Blick. Ich wusste nur zu gut, was der bedeutete und war heilfroh, nicht wieder so einen dämlichen Zettel mit irgendeinem französischen Satz darauf aus der Tasche ziehen zu müssen. Fasson, sagte ich einfach und nahm Platz. Bye. cause I'm a human fly, and I don't know why. I got 96 tears and 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane, and I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. A24, aber bitte mit Strähnchen. Haare schneiden in einem Pariser Salon. Genauer, sich die Haare schneiden lassen. Die ganze Prozedur ging nach meiner Erinnerung problemlos über die Bühne. Ich zahlte und ging. Fest hielt ich meinen Instrumentenkoffer umklammert. Dachte womöglich an nichts anderes als diesen verdammten Koffer. Und so kam es, dass ich erst nach einer Weile bemerkte, ich hatte meine Sonnenbrille in dem Salon liegen lassen. Eine mit pechschwarzen Spiegelgläsern. Nicht sonderlich teuer zwar, nach meinem Verständnis aber total cool. Mit dem Ding auf der Nase musste jeder von mir glauben, ich hätte in jeder einzelnen meiner Hosen- und Jackentaschen eine geladene 9mm und in den Stiefeln zusätzlich jeweils ein Bowie-Messer. So zumindest kam ich mir vor. Her also mit der Brille, bloß wieder her damit. Ich hastete zurück zum Laden und erntete dort erstaunte Blicke. War ich am Ende unzufrieden mit meiner neuen Frisur, mochten die Angestellten sich fragen. Die aber hatte ich offen gestanden noch gar nicht genauer begutachtet. Ich wollte meine Brille zurück, stellte aber umgehend fest, dass ich das Wort für Brille und auch das für vergessen oder auch liegen lassen nicht zur Verfügung hatte. Verdammt, dachte ich, beschrieb mit Daumen und Zeigefinger beider Hände jeweils einen Kreis und hielt mir die vors Auge. Brille, sagte ich, Brille. Die Anwesenden nickten, zuckten mit den Achseln, machten keinerlei Anstalten. Ich meinerseits warf suchende Blicke wieder und wieder durch den Salon, konnte aber nichts ausmachen, keine Sonnenbrille. Wütend stapfte ich hinaus, schlug die Tür wuchtig zu und brüllte, so laut es eben ging, Merde. Einige Passanten blickten mich neugierig an. Ich glaube fast, sie hielten mich für einen Franzosen. I'm not sure. to learn how to shake that booty. Aber bitte mit Strähnchen. Bier, Wasser, Wein, Likör. Ach, lass mal, geh lieber zum Friseur. Übrigens habe ich mir nach dem Besuch in einem Pariser Salon meines Wissens nach auch nie mehr eine Sonnenbrille zugelegt. Wenn ich gelegentlich eine trug oder noch trage, dann hatte sie mir in aller Regel jemand geschenkt. Ich selber dachte immer zu, wenn du dir eine kaufst, lässt du sie eh irgendwo wieder liegen. Beim Bäcker, im Plattenladen, womöglich im Kassenraum der nächstbesten Tankstelle oder aber in der Kneipe hinten an der Ecke. Da nämlich habe ich schon alles Mögliche liegen lassen. Schal, Mütze, Schlüssel und so weiter. Diese verdammte Vergesslichkeit. Nur eins hat sich mir dort in der Kneipe sofort von Anfang an eingeprägt. Und ich habe es bis heute nie wieder vergessen. A24. I was born and I know that for a fact. That old Nick don't come and show me. Sacha Billy says, boy, you got the knack. Take this gift and spread it out. It's gonna be hard work, but you stay true. Yeah, fuck it, but we're true. Said there's more like you out the world, but I ain't got the time. Become a trade dog that I lost. Fuck off now, you'll be fine. If it takes a million years, don't come back empty. Rock and roll belongs to me, don't want no other kind. Piss on the rest is gutless crap for sheep, old deaf and blind. They pussified the most of it and called it many things. But now I give you purified the songs the hellbound sing. Get a fuck out of hell and play my tune. Bring me back as many as you can. Yeah, boy. They won't be so hard to find, though many will pretend. But I will give you everything. Well, I'm filled full of power, pain and misery, and a thousand burning demons to keep you company. And when the world is on your back, just to shout my name, I'll show you what to do and how to win the game. I know you know what you gotta do, and we'll get it on. pussified the most of it and called it many things. But now I'll give you purified the songs of Hellbound Sin. Get a fuck out of hell and play my tune. Bring me back as many as you can. Well, I took the devil by the tail to that first bus out of hell. And I've been playing and picking up shows, yeah, I've been doing real well. Leave or not, couldn't care less. We don't change a thing either way. Can't change the subject, we love it. Say rock. A24, aber bitte mit Strähnchen. Hinter A24 verbirgt sich ein Titel in der Musikbox, der Jukebox dort in der Eckkneipe. Immer wenn ich sie betrete und jemand schickt sich an, Geld in die Box zu werfen, rufe ich ihm zu, A24. Die meisten tun mir den Gefallen, manche sagen aber auch, wirf doch selber rein. Sie haben ja recht, ich werfe dann anschließend selber rein und drücke A24. Immer in einer Linie, also gleich mehrfach. Warum? Ich kenne den Interpreten des Liedes. Wir sind uns eine Zeit lang öfters begegnet. In seinem damaligen Schlitten hat er mich sogar einige Male durch München kutschiert. Ich musste immer staunen. Peter, so sein Name, kannte wirklich alle und jeden. Er lenkte seinen Wagen eigentlich ausschließlich mit den Knien, weil er die Hände unentwegt zum Grüßen brauchte. Besonders schlimm wurde es, wenn wir an Tennisplätzen vorbeifuhren. Es ist wirklich keine Übertreibung. Die Spieler dort ließen ihre Schläger fallen und winkten uns zu. Ihm winkten sie zu, um genau zu sein. Hallo Peter, riefen sie. Und er winkte zurück, schwieg aber meistens. Das, dieses Schweigen, stand ihm auch besser mit seiner Sonnenbrille. Peter war Künstler, Sänger. Als Künstler nannte er sich Peter. Peter Kent. Er hatte einen Mega-Hit gehabt, den wirklich alle kannten, vermutlich sogar sein Friseur. Obwohl, so zumindest habe ich es in Erinnerung, in Friseursalons eigentlich nie Musik lief früher. Das unterscheidet einen Friseursalon vermutlich bis heute von einer Boutique oder einer Kfz-Werkstatt. Die Anwesenden im Salon wollten meines Erachtens im Grunde immer nur eins. Reden. Reden, reden, reden. Und sich dabei in den Haaren herumfuchteln lassen. Was zugegebenermaßen ein wirklich gutes Gefühl ist. It's a really good feeling. I'm born once again. It's you. I know it's you. You cause desire and pain. Tangle me up in your chain. You make me the slave of your love. But it feels like heaven above. Sweet love. A24, aber bitte mit Strähnchen. Letztens habe ich Peter besucht. Nicht real, nicht persönlich, wo er inzwischen lebt, weiß ich auch gar nicht genau. Irgendwo im Süden. Nein, ich war zu Besuch auf seiner Website. Eine solche nämlich gibt es. Mit undatierten Bildern aus Fernsehshows, welche vermutlich schon länger zurückliegen. Auf einem Bild sieht man Hugo Egon Balder neben ihm stehen. Anderswo innerhalb der Website klicke ich auf eine neue Single, die man aber leider nicht hören kann. Ein Veröffentlichungsdatum ist ebenfalls nicht angegeben. The Fool Again, so heißt sie wohl. Ein Gästebuch gibt es auch. Jemand aus seiner Heimatstadt Herten im Ruhrgebiet grüßt ihn da und erinnert an alte Zeiten. Weiter hinten im Gästebuch entdecke ich den Gruß einer Schwester. Sie gratuliert zum Geburtstag. Insgesamt aber lässt sich sagen, es ist sehr ruhig dort im Gästebuch. Viel mehr als ein gemischtes Doppel an Beiträgen pro Monat lässt sich kaum ausmachen. Peter ist fast 70 Jahre alt. Wenn ich seine Bilder so sehe, mag ich das kaum glauben. Gut sieht er aus, immer noch. Und immer noch ziert sein volles dunkles Haar ein blondes Strähnchen, das er sich vermutlich vor Jahrzehnten bereits hat machen lassen und das ihm leicht über die Stirn hängt wie eh und je. You don't have to tell me, girl, because I know. life you'd stay if you could. You are giving me a taste of life but good. A24, aber bitte mit Strähnchen. Bier, Wasser, Wein, Likör. Ach, lass mal, geh lieber zum Friseur. Meine Frau erscheint. Ich gehe mal zum Friseur, sage ich ihr. Was willst du denn da, fragt sie. Fassonschnitt, antworte ich, wie aus einem Reflex heraus, ohne genau zu wissen, ob ich den wirklich will. Vielleicht auch Strähnchen, füge ich hinzu, blonde Strähnchen. Wenn du das machst, wird hier noch heute das Schloss der Haustür ausgewechselt, droht sie. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern und ziehe los. Der nächste Friseursalon ist oben an der Ecke, direkt neben der Kneipe. Vor der Eingangstür bleibe ich unschlüssig stehen und spiele noch einmal alles durch. Durchs Fenster erkenne ich eine weibliche Bedienung. Sie wird dich gleich fragen, was du willst, sage ich mir. Du sagst dann, Fassonschnitt. Sie wird womöglich feststellen, dass du einige graue Haare hast. Möchten Sie einige Strähnchen? Wird sie dich fragen, verbunden mit dem Hinweis, dass die verjüngend wirken. Was bloß soll ich dann antworten? Ich habe nie gelernt, in einem Friseursalon Nein zu sagen. Ich habe dort immer entweder nur genickt oder Zettel vorgelegt. Wie in Trance und völlig verunsichert, bewege ich mich vorwärts und öffne eine Tür. Was wünschen Sie? Fragt mich eine Stimme. Und als ich den gesenkten Kopf hebe, um zu antworten, stelle ich fest, dass ich versehentlich in der benachbarten Eckkneipe gelandet bin. Vor mir nämlich steht die griechische Wirtin. A24, sage ich. Aber bitte mit Strähnchen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. I got